Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wir machen weiter mit dieser Serie Lügen versus Wahrheit oder Wahrheit versus Lügen. Ich sage dir etwas, was meine persönliche Meinung ist. Und das ist nur einfach, was ich denke und was ich eigentlich seit vielen, vielen Jahren glaube. Und ich habe meine Gründe dafür, das zu glauben. Und ihr müsst das nicht teilen. Natürlich, ihr müsst gar nichts teilen, was ich euch hier weitergebe. Aber ich persönlich bin überzeugt davon, dass all das, dass diese Lüge zur Wahrheit gemacht wird, Wahrheit zur Lüge gemacht wird, dass diese Dinge verzerrt werden, dass es nichts Absolutes mehr gibt, dass auch dann diejenigen verfolgt werden, die für die Wahrheit aufstehen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass Hollywood da ganz strategisch geplante Angriffe gemacht hat auf die Menschheit. Ich sage jetzt nicht, dass alles, was von Hollywood kommt, vom Teufel ist. Ich sage das gar nicht. Ich sage nicht, dass jeder Film vom Teufel ist. Aber ich sage, dass ganz speziell der Feind hat sich die Medien und speziell durch Hollywood hat er sich diesen einfach die genutzt, um die Herzen der Menschen zu infiltrieren. Ich habe mal eine Sache gelesen und die habe ich auch nachgeforscht. Es wurde mir auch gesagt, dass das wirklich so war. Dass am Anfang hat Hollywood keinen Film herausgebracht, ohne dass sie zuerst mit einer Gruppe von Pastoren und Leitern geredet haben über das Drehbuch. Und nur wenn diese Pastoren und Leiter gesagt haben, ja, das ist gut, das ist moralisch okay, nur dann wurde der Film auch herausgebracht. Und dann eines Tages kamen auch wieder diese Hollywood-Produzenten zu dieser Gruppe von Pastoren, aber alle haben gesagt, tut mir leid, wir haben keine Zeit. Unsere Gemeindeaktivität ist zu wichtig, die Gemeinde wächst, Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Wir haben keine Zeit mehr und haben das nicht mehr gemacht. Haben die Drehbuch nicht durchgelesen. Im selben Jahr kam der erste, auf Englisch sagt man X-Rated-Film. Ich glaube, der erste Film über 18 Jahre, sagt man da. Der erste Film, wo dann unschöne, unmoralische Szenen drin sind, raus. Und ich bin überzeugt davon, dass hinter vielem, was in Hollywood geschieht, ich sage jetzt nicht allem, aber ich bin persönlich überzeugt davon, hinter vielem, was in Hollywood geschieht, da stehen dämonische Mächte, die die Gedanken, die sie haben, Produzenten eingeben und Produzenten, die führen dann die aus. Wie kann der Teufel irgendetwas tun auf dieser Welt? Wenn wir Epheser 2 anschauen, sehen wir es klipp und klar. Der Teufel kann gar nichts tun, außer Menschen tun es für ihn oder er tut es durch Menschen. Das heißt, wenn er Gedanken den Menschen eingibt und Menschen führen diese Gedanken aus, dann kann er sein schmutziges Werk tun. Er kann Christen und Nichtchristen verwenden. Wer immer sich ihm hingibt, den Gedanken des Teufels, den Gedanken des Böses. Darum gibt es Nichtchristen, die gute Menschen sind und unwahrscheinlich gute Dinge tun, weil sie geben sich nicht diesen bösen Gedanken hin. Und dann gibt es Christen, liebe, wunderbare Menschen, die Jesus lieben, aber die geben sich einfach diesen falschen Gedanken hin und führen dann auch diese Gedanken aus. Und wenn wir mal verstehen, dass das so läuft, dann persönlich glaube ich davon, dass es sehr, sehr strategisch ist, dass Hollywood vom Teufel verwendet wird. Und wie gesagt, noch einmal, ich sage nicht, dass alles, was von Hollywood kommt, böse ist. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass sehr viele Dinge von Hollywood, die wurden sehr direkt vom Feind verwendet, damit unsere Herzen einfach unsensibel werden gegen der Wahrheit gegenüber. Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Ich habe eine Bekannte, die kenne ich auch, du liebe Zeit. Ich würde sagen 15, 16 Jahren vielleicht, vielleicht mehr. Die kenne ich seit vielen Jahren. Die ist Brasilianerin, die lebt in den Vereinigten Staaten und die hat sich in den Vereinigten Staaten bekehrt, in einer Gemeinde, wo ich auch sehr viel war. Und wir haben sie sehr ans Herz geschlossen, haben eine Freundschaft mit ihr gehabt, Debbie und ich, und haben es wirklich sie einfach sehr gerne gemacht. Bis heute haben wir noch Kontakt mit ihr. Und sie hat sich bekehrt aus einer Krise heraus, weil sie war lesbisch und hat mit einer lesbischen Frau in Beziehung gelebt, so wie eben ein Paar, ein Ehepaar. Und haben dort gelebt in dieser Beziehung. Und diese Beziehung brach auseinander. Und in ihrer Verzweiflung hat sie dann zu Gott gefunden. Und wir haben dann relativ viel mit ihr gesprochen, viel Zeit mit ihr verbracht. Und dann hat mich etwas, ein Gedanke genagt. Ich wollte wissen, wie sie, wir reden, wie gesagt, von, weiß nicht, 16, 17 Jahren vielleicht. Damals war das noch nicht so gang und gäbe wie heute. Und ich wollte dann wissen, wie diese Frau, sie war damals so Mitte 20, würde ich sagen, Mitte, Ende 20, wie diese Frau dazugekommen ist, lesbisch zu sein und in einer lesbischen Beziehung zu leben. Und ich habe sie gesagt, wurdest du als Kind sexuell missbraucht? Nein. Kommst du zu einem kaputten Elternhaus? Nein. Was bildet sich in deiner Kindheit aus? Ab normale Kindheit. Und ich habe zu ihr gesagt, wann ist das geschehen? Wie? Erzähl mir doch. Denn sie hat ja offen darüber geredet, das war für sie kein Hehl. Sie wusste, das war für ihr Lebensstil, Jesus hat sie gerettet, Jesus hat sie freigesetzt. Heute ist sie komplett los und frei und verändert davon, von ihrer sexuellen Orientierung. Und dann sagte sie mir Folgendes. Sie sagte, weißt du, ich war 14. Ich war 14 und ich saß auf meiner Couch mit einer Schulfreundin. Die Eltern waren nicht zu Hause und wir schauten uns einfach eine Seifenoper an. Und in dieser Seifenoper, da haben sich zwei Frauen geküsst. Und als sich diese zwei Frauen geküsst haben, da sagte meine Freundin, wow, das sollten wir auch mal probieren. Und die zwei Mädchen haben sich geküsst. Und von dem Augenblick an hat sie sich entschieden, lesbisch zu sein. Mein lieber Freund, wenn du mir sagst oder wenn du mich überzeugen möchtest, dass da nicht der Teufel dahinter steht, wer dann denn? Und weißt du, und das ist nur ein Zeugnis, das ich persönlich kenne. Ich bin überzeugt davon, dass hinter so vielen Dingen, die von der Filmbranche kommen, da stehen dämonische Mächte dahinter, die uns dazu bewegen wollen, ständig die Wahrheit in Frage zu stellen und die Lüge zu akzeptieren. Die uns ständig bewegen wollen, dieses Schwarze und Weiße zu vermischen in Graues. Die uns ständig dazu bewegen wollen, doch etwas toleranter zu sein und nicht so auf absoluten Werten zu bestehen. Und darum, als ich vor vielen, vielen Jahren im Flugzeug gesessen bin, auf einem Langstreckenflug und vor diesen vielen Jahren, und ich saß im Flugzeug, was weiß ich, viele Stunden Flug, und ich schaltete den kleinen Monitor vor mir ein, um mir einen Film anzuschauen. Und ich schaute mir einen Film an, kein böser Film, was weiß ich, einfach einen Film. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welcher Film das war. Und als dieser Film dann läuft und ich habe meine Kopfhörer auf und alle haben ihren Monitor eingeschaltet und alle schauen Filme, in dem Augenblick sagt der Heilige Geist zu mir, was tust du soeben deinem Herzen an? Was tust du deinem Herzen an? Es hat mich ergriffen, ich habe den Film abgedreht und habe von dem Augenblick an mehr als, ich glaube, 15 Jahre keinen einzigen Film angesehen. Nichts und gar nichts. Was tust du deinem Herzen an? Und nach etwa 15 Jahren, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte einfach wieder hier und da mal einen Film ansehen mit meiner Frau, Debbie zuliebe auch. Ich möchte mich hier ein bisschen wieder öffnen. Aber ich habe gesagt, was ich tun werde, ich werde keinen Film anschauen mit einem weit offenen Herzen, dass da einfach reinkommt, was reinkommen kann. Das werde ich nicht tun. Was tust du deinem Herzen an? Wie viele Dinge haben wir hineingelassen in unser Herz, indem wir unser Herz geöffnet haben durch die fünf Sinne, die dann, wo dann die Dinge hineinkommen. Sehen, hören, fühlen. Und dann haben wir unser Herz geöffnet und Hollywood hat dann alles Mögliche in unser Herz hineingebracht. Und diese Dinge haben dann in uns so ein Chaos angerichtet. Und seitdem, seit den letzten, ich weiß nicht, 2 Jahren, denke ich, 3 Jahren, sehe ich mir hier und einen Film an, den suche ich ganz vorsichtig aus, da passe ich unwahrscheinlich auf, was ich mir da ansehe, da beachte ich auf mein Herz, dass da keine Gedanken und Emotionen sich vermischen, die dann mein Herz übernehmen und letztendlich dann Wahrheiten auf meinem Herzen werden, die ich dann letztendlich bereuen werde. Und ich möchte euch hier einfach ein bisschen Hausaufgabe geben. Nimm dir doch mal Zeit, setz dich doch mal hin, nimm dir Zettel, nimm dir Stift und sag einfach, Heiliger Geist, zeig mir bitte, wo ich mein Herz geöffnet habe, dass Dinge in mein Herz hineingekommen sind durch die Medien, wo Absolutes verzerrt wurde, wo Schwarz und Weiß früher war und es wurde jetzt grau gemacht, wo Dinge einfach relativiert wurden, die ich vorher gar nicht so anerkannt hätte. Setz dich mal hin mit dem Heiligen Geist und mach mal Herzensinventur. Ich sage, ich nenne das Herzensinventur. Ich finde Herzensinventur eine geniale Sache und eine wichtige Sache. Mach mal, schreib dir das mal hin und sag, Heiliger Geist, zeig mir. Vielleicht will er dir ganz spezielle Momente zeigen, wo du dir gewisse Dinge angesehen hast und die haben dann Dinge in deinem Herzen so verändert, dass du ab diesem Zeitpunkt die Lüge Wahrheit nennst und die Wahrheit Lüge nennst. Vielleicht zeigt er dir nur einfach andere Dinge auf, wo du einfach nicht vorsichtig damit umgegangen bist. Denk einmal, wie viel in unsere Herzen hineinkommen will, jeden Tag durch die Medien. Und das ist eine gefährliche Sache. Eine ganz gefährliche Sache. Ich passe auf mein Herz auf. Denn die Bibel sagt mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Denn daraus fließen die Ströme des Lebens. Also unser Herz soll uns wirklich wichtig sein. Soll uns so wichtig sein, dass wir sorgfältig aufpassen, was wir hineinlassen durch die Medien. Und das natürlich, Hollywood ist hier ja ganz besonders Vorreiter, aber das betrifft nur, nicht nur Hollywood. Wie viel will ständig in uns hineindrängen, in unser Herz, damit wir ein verschwommenes, graues, relatives Christenleben leben. Der Herr ist dabei, Menschen wiederum zusammenzuführen und zu trainieren und zu schulen, die bereit sind, für die Wahrheit zu stehen, die sagen, das ist die Wahrheit, das habe ich erkannt und für diese Wahrheit bin ich auch bereit zu stehen. Meine lieben Freunde, nächstes Mal geht es weiter mit einem interessanten Punkt betreffs dem Thema Lüge versus Wahrheit. Wir sehen uns gleich. Was der Teufel will, dass ihr tut. Ihr handelt nach seinen eigenen Werken und nach seinen Worten. Er ist ein Lügner. Du kannst nicht lügen und sagen, ups, sorry, ist mir rausgerutscht. Du musst sagen, das ist furchtbar, was ich getan habe. Es tut mir so leid. Ich habe soeben... Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.